Erster jüngere Leute lachen mich jetzt aus. Ihre Väter waren nicht gut genug für meine Hunde. Zweiter, ihre Kraft hilft mir nicht. Sie sind noch nicht reif. Dritter, sie sind hungrig und durstig. Sie suchen Essen in der trockenen Wüste. Vierter, sie pflücken Melde von den Büschen. Sie essen Ginsterwurzeln. Fünfter, man jagt sie aus der Gemeinschaft. Man schreit sie an, wie man einen Dieb anschreit. Sechster, sie müssen in tiefen Schluchten wohnen. Sie wohnen in Erdlöchern und Höhlen. Siebter, sie schreien zwischen den Büschen. Sie versammeln sich unter den Brennnesseln. Achter, sie sind schlechte und unehrliche Leute. Man hat sie aus dem Land gejagt. Neunter, jetzt singen sie Spottlieder über mich. Sie reden schlecht über mich. Zehnter, sie hassen mich. Sie gehen weit weg von mir. Sie spucken mir ins Gesicht. Elfter, Gott hat meine Kraft genommen und mich schwach gemacht. Darum sind sie auch frech zu mir. Zwölfter, diese Leute greifen mich an. Sie stoßen meine Füße weg. Sie wollen mich zerstören. Dreizehnter, sie haben meinen Weg zerstört. Sie helfen, dass ich falle. Sie sind selbst hilflos. Vierzehnter, sie kommen wie durch eine große Lücke. Sie kommen durch Trümmer zu mir. Fünfzehnter, große Angst hat mich ergriffen. Mein Ansehen ist wie ein Sturmwind weggefegt. Mein Glück ist wie eine Wolke verschwunden. Sechzehnter, jetzt bin ich sehr traurig. Schwere Tage halten mich gefangen. Siebzehnter, nachts schmerzen meine Knochen sehr. Meine Schmerzen hören nicht auf. Achtzehnter, Gott hat meine Kleidung verändert. Sie ist eng wie der Kragen meines Hemdes. Neunzehnter, Gott hat mich in den Schmutz geworfen. Ich bin wie Staub und Asche geworden. Zwanzigster, ich rufe zu dir, aber du antwortest nicht. Ich stehe hier. Du siehst mich nur an. Einundzwanzigster, du bist grausam zu mir geworden. Du kämpfst mit deiner starken Hand gegen mich. 22. Du hebst mich in den Sturm. Du lässt mich wegfliegen. Du lässt mich im Sturm sterben. 23. Ich weiß, du willst mich zum Tod führen. Du willst mich zum Ort bringen, wo alle Lebewesen hingehen. 24. Wenn jemand fällt, streckt er dann nicht die Hand nach Hilfe aus? Wenn jemand stirbt, schreit er dann nicht um Hilfe? 25. Habe ich nicht für Menschen mit schweren Tagen geweint? Hat mein Herz nicht Mitleid mit den Armen gehabt? 26. Ich hoffte auf Glück, aber Unglück kam. Ich wartete auf Licht, aber es kam Dunkelheit. 27. Mein Inneres ist unruhig und kocht. Tage des Leidens kamen über mich. 28. Ich gehe traurig und dunkel gekleidet. Es ist nicht von der Sonne. Ich stehe auf und schreie vor den Leuten. 29. Ich bin wie ein Bruder für die Schakale geworden. Ich bin ein Freund der Strauße geworden. 30. Meine Haut ist schwarz und fällt ab. Meine Knochen brennen vor Fieber. 31. Meine Zither spielt jetzt traurige Lieder. Meine Flöte klingt wie lautes Weinen.